Nein, es ist viel schlimmer. Margret ist fort für immer. Sie hat mir einen Brief ins Auto gelegt. Zeig er mal her. Dieser Brief ist doch sehr nett. In den echten Abschiedsbriefen schreibt man, dass man für immer gut Freund bleiben will, aber dann sieht man sich nie mehr. Sie aber schreibt, dass sie dich hasst. Das heißt mit anderen Worten, dass du sie morgen wieder siehst. Nein, morgen ist sie schon abgereist. Wohin? Nach Südafrika. Also die Situation verwirrt sich entschieden. Wie kommst du denn zu einem Mädchen, das nach dem kleinsten Verdruss nach Südafrika abreist? Ihr Vater will nicht, dass ich sie heirate. Deshalb schickt er sie für 2 Jahre zu ihrem Onkel, der dort unten lebt. Bevor ich heraufgekommen bin, um sie zu töten, haben wir uns im Wagen fürchterlich gestritten. Sie erklärte, wenn ich ginge, würde sie mich verlassen. Für immer. Und trotzdem bist du gegangen? Ja. Ich will sie jetzt nicht mehr länger stören. Entschuldigen Sie die Aufregung, die ich heute Abend hier verursacht habe. Geben Sie auf sich Acht, Monsieur Ornifle. Und Ihren Ärzten sagen Sie, dass ich Ihnen nur eine Kampferspritze gegeben habe, die den Anfall anscheinend aufgehalten hat. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Vielleicht habe ich mich aber auch in diesem Punkt geirrt. Was denn? Jetzt bricht er auch noch zusammen. Das schwache Herz hat er geerbt. Dann legt ihn hin, kölnisch Wasser, Jodtinktur, irgendetwas. So legt ihn doch hin zum Teufel. Mastü, geh und hol einen neuen Arzt. Ja, nein, ja, bleib hier, jetzt also nicht die Ruhe verlieren. Wir schauen in seinem kleinen Buch nach. Hm. Los, Mastü. Also da hier. In welchem Kapitel? Bei den Ärztekrankheiten. Ah. Ninette. Ja. Vielleicht hat er noch etwas Kampferöl in seiner Tasche. Ja. Das scheint mir ein ganz gutes Mittel zu sein. Ach, um Gottes Willen. Was ist denn? Da ist eine Pistole drin. Sie ist nicht geladen. So ein kleines Aas. Ihm diesen Schrecken mit Südafrika einzujagen. Er kommt zu sich. Verzeihung. Bitte nicht dauernd um Verzeihung. Das geht mir auf die Nerven. Ist es das Herz? Na, wo muss ich nachschlagen in deinem Buch? Nein, nein. Eine harmlose Schwäche. Die Aufregung... Und viel hältst du anscheinend nicht aus. Das heißt, ich bin augenblicklich sehr knapp bei Kasse. Ich habe seit 2 Tagen nichts gegessen. Ninette, worauf wartest du? Nichts gegessen seit 2 Tagen. Hat Marguerite das gewusst? Nein, sicher nicht. Sie hat bei ihren Eltern gegessen. Mademoiselle speist bei ihren Eltern. Mademoiselle hat ein Flugbillett nach Südafrika in der Handtasche und droht bei der kleinsten Unstimmigkeit davon Gebrauch zu machen. Mademoiselle lässt es zu, dass mein Sohn bei wildfremden Leuten vor Hunger ohnmächtig wird. Ja, was ist denn das für eine Person? Hilf ihm auf, Mastö. Ja. Räum den Tisch da ab. Wir werden ihn mit Champagner und Gänseleber trösten. Diesen Knaben. Das scheint im Moment große Mode bei den jungen Damen zu sein. Erst heute Abend hat mir Pülli erzählt, dass seine Tochter auch nach Südafrika fliegt. Fabrice, wie heißt Marguerite mit ihrem Familiennamen? Pülli. Mastö. Ja. Dieser Zuchthäusler verweigert meinem Sohn die Hand seiner Tochter? George, ich weiß nicht, ich... Sprechen wir unter Männern. Man muss den Tatsachen ins Gesicht sehen. Mastü! Du bist dir vielleicht nicht ganz klar darüber, was Pülli heute in Paris bedeutet. Es ist ja nicht nur sein Geschäft in den Markthallen. Er hat die Zeitung, er hat den Zement. Letztes Jahr haben wir seine erste Milliarde gefeiert. Ancien Franc. Und wenn der schon 1 Milliarde Franc zugibt, die er versteuert, frag mich nicht, wie viel der wirklich hat. Meinst du, eine läppische Milliarde macht mir Eindruck? Ancien Franc! Mastü! Du setzt dich jetzt sofort in einen Wagen und du bringst mir die Tochter von deinem Freund Pilü augenblicklich hierher. George, jetzt wo er auch noch die Ehrenlegion hat. Mastü, treib mich nicht zum Äußersten. Sehr wohl, Monsieur le Comte. Und beeile dich. Die Zustimmung ihres Vaters bedeutet rein gar nichts. Sie kennen Margret nicht. Nein, aber ich habe genug andere Frauen gekannt. Das Geschäft verstehe ich. Du müsstest eigentlich zufrieden sein, Ariane. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Ich sehe einen jungen Mann vor mir, den ich früher einmal sehr gut gekannt habe. Du willst doch nicht etwa sagen, dass du mich mit ihm betrogen hast. In den ersten beiden Monaten unserer Ehe, ja, Georges. Später ist er gestorben. Du hast seitdem, ohne es zu wissen, mit seiner Witwe gelebt. Ruh dich jetzt ein wenig aus, Arjan. Du hast meinetwegen eine schreckliche Nacht verbracht. Galopin und Subit werden sicher erst nach dem allerletzten Walzer kommen und nachschauen, ob ich schon gestorben bin. Ich kenne sie. Und Sie gehen auch, Suppo, hinter Ihr Schlüsselloch. Danke, Lynette. Stell das Tablett auf den Tisch und verschwinde ebenfalls. Ja, Monsieur. Lasst uns allein. Nun zu uns beiden, Fabrice. Da wir uns inzwischen etwas besser kennengelernt haben, können wir jetzt eine Rechnung begleichen. Nimm doch endlich von der Gänseleberpastete und schenk dir Champagner ein. Nein, keinen Alkohol. Das ist traurig. Ich werde dich bekehren. Auch für Sie ist Alkohol nicht bekömmlich. Nur ein Gläschen, Herr Doktor. Es ist schon traurig genug, dass man sterben muss, wenn man da auch noch Enthaltsamkeit üben sollte. Was haben Sie denn plötzlich? Wenn ich dich so ansehe, kann ich mir vorstellen, wie schwer es ist, ein Mann zu sein. Da. Was soll das Kuvert? Agentur Azur, Erkundigungen, Beobachtungen, Scheidungssachen. Was ist denn das? Ihr Leben. Kurz vor Ihrem Tode hatte Mama eine kleine Erbschaft gemacht. Ich verwandte Sie dazu, genaue Nachforschungen über Sie anzustellen. Ich wollte Sie nicht leichtfertig erschießen, falls Sie sich gebessert hätten. Und du hast dich ganz auf die Agentur Azur verlassen, um das zu erfahren. Ja, ist das keine seriöse Firma? Das fragst du mich jetzt? Haben Sie viel verlangt? Alles. Und wie viel im Ganzen? 150.000 Francs. Ach, dabei hättest du nur zu mir zu kommen brauchen, um alles kostenlos zu erfahren. Ich hasse es, wenn man Geld sinnlos vergeudet. Ich musste es genau wissen. Das war ich meiner Ehre schuldig. Mein lieber Fabrice. Man weiß nie etwas genau. Auch das muss ich dir eines Tages beibringen. Jedenfalls hier, das ist Ihr Leben. Als Sie meine Mutter verließen und nach Griechenland gingen, sind Sie im Hotel Akropolis mit einer gewissen Lucette Perceval abgestiegen. Blond, groß, dumm. 14 Tage später begleiteten Sie diese junge Dame an den Zug, weil Sie die Tochter eines Sekretärs der belgischen Gesandtschaft kennengelernt hatten, die Sie manchmal im Hotel besuchte. Noch so ein Schaf. Ich hatte sie ganz vergessen. Man vergisst sie alle so schnell, weißt du? Als Sie danach eine Muschelverkäuferin zu Ihrer Geliebten gemacht hatten, sind Sie in ein kleines Zimmer in Piräus gezogen. Dort verliert sich Ihre Spur. Später tauchen Sie dann wieder auf im internationalen Krankenhaus mit einem Messerstich im Rücken. Die Muschelverkäuferin hatte noch einen Geliebten, der hieß Sophokles. Genau wie der echte. Er aber nahm die Liebe ernst. Du hast es vielleicht noch nicht bemerkt, aber es gibt im ganzen griechischen Theater keine einzige Liebesszene. Das waren noch Leute. Als Sie das Krankenhaus verlassen konnten, zogen Sie in das Zimmer einer englischen Krankenschwester, die Sie gepflegt hatte, eine gewisse Betty Brooke. Ich brauchte noch Pflege. Darauf folgt eine Periode, in der Sie viel trinken, mehrere Male wegen nächtlicher Ruhestörung mit der Polizei in Berührung kommen und in der Sie vorzugsweise Umgang mit Prostituierten in der Hafengegend pflegen. Tu das nie. Es sind Frauen, die sich dabei langweilen wie im Büro. Dann werden Sie krank. Eine Lehrerin des französischen Gymnasiums von Athen liest Sie von der Straße auf, Madame Solange Bonafous. Sie unterrichtete Mathematik. Das nur nebenbei. Klein, braun, eine gute Figur. Aber beinahe hässlich und beladen mit Vorurteilen. Deshalb blieb ich auch so lange bei ihr. Kein Mensch kennt den Wert der Hässlichen. Bis auf ein paar Unselige, die genauso hässlich sind, die sie heiraten und es gar nicht zu schätzen wissen. Nach 18 Monaten haben Sie diese Frau jedoch verlassen. Und durch die Liebe war sie schön geworden. Sie stellte plötzlich auch seelische Ansprüche. Wegen einer Negerin. Überspringen wir die Negerin, ja? Man soll sich nie von exotischen Farben beeindrucken lassen. Sie sind gemein.